Auf hoher See herrscht Trauer, ein und ein Nebel wacht. Der Captain fährt ein Todesliege, oftmals auch an Straßenpflege. Die Beulen fest, die wird uns geben noch den Rest. Die Beulen fest, die wird uns geben noch den Rest. Fenster auf! Nein, Captain, wir haben keine Fenster. Todesneger! Die Beulenpest, die Beulenpest, die wird uns geben noch den Rest. Die Beulenpest, die gibt dem Wind noch den Rest.